Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 528 an Goethe, Jena, den 26. Oktober 1798. Ein Besuch, der mir bis in den späten Abend blieb, lässt mich heute nicht viel sagen. Ich bitte Sie, mir die Auslagen für den Almanach aufsetzen zu lassen und baldmöglichst zu senden, dass ich diese Sache mit Cotta berichtigen kann. Auch frage ich an, ob die 24 Louis d'Or, welche wir Ihnen für den Almanach schuldig geworden, hier an Sie bezahlt oder bei Cotta berechnet werden. Wenn Sie montags nicht selbst hier sind, so bitte ich mir bis dahin Ihre Antwort darüber aus. Herzlich grüßen wir Sie. Ich muss mit Herrn Cottas Formel schließen. In Eil. SCH